wild und umher. Wer hält in seiner Rechten so krampfhaft sein Gewehr? Wer hält in seiner Rechten so krampfhaft sein Gewehr? Da tritt aus dem nahen Gebüsche ein stolzer Hirsch hervor. Er wittert nach allen Seiten, hält stolz sein Geweih empor. Er wittert nach allen Seiten, hält stolz sein Geweih empor. Halt, Schurke, die Büchse herunter, so tönt es von drüben her. Dich wild lieb, dich such ich schon lange, von der Stelle kommst du mir nicht mehr. Dich wild lieb, dich such ich schon lange, von der Stelle kommst du mir nicht mehr. Der wild lieb, der gibt keine Antwort, er kennt ja die sichere Hand. Ein Knallen und gleich drauf ein Aufschrei, und der Förster lag sterbend im Sand. Ein Knallen und gleich drauf ein Aufschrei, und der Förster lag sterbend im Sand. Du bist heut im Zweikampf gefallen, der Wilddieb drauf reumütig spricht. Du hast deine Pflicht treu erfüllt, doch was ich tat, weiß ich nicht. Du hast deine Pflicht treu erfüllt, doch was ich tat, weiß ich nicht. Da drückte der Wilddieb dem Förster die gebrochenen Augen zu und flüsterte leise die Worte: Gott schenke dir ewige Ruhe. Und flüsterte leise die Worte: Gott schenke dir ewige Ruhe. Er stellt sich im Ort den Gendarmen, gepeinigt von Reue und Not. Gott schenk meiner Seele Erbarmen, ich büß für des Försters Tod. Gott schenk meiner Seele Erbarmen, ich büß für des Försters Tod.